Emilia, las Papa Roland Krüger aus dem Struwwelpeter vor und im Studio zu Gast ist die Publizistin Katharina Rutschki, die immer wieder über Erziehung geschrieben hat, unter anderem ein Buch veröffentlicht über schwarze Pädagogik. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Rutschki, Emilia hatte ihren Spaß. Sie auch? Ich habe auch immer meinen Spaß gehabt am Struwwelpeter, weil es neben Max und Moritz von Wilhelm Busch, der ja eine sehr ähnliche humoristische Linie auch verfolgt, das einzige Kinderbilderbuch meiner Kindheit war. Das mag vielleicht auch die Liebe zu diesem Buch erklären. Das Buch erzählt ja ziemlich brutale Geschichten. Mädchen verbrennt, Kaspar verhungert, Daumenlutscher bekommt Finger abgesäbelt, alles dabei. Im Sinne angstfreier Pädagogik ist das nicht. Pädagogik oder sagen wir mal lieber das Aufwachsen von Kindern kann überhaupt gar nicht angstfrei sein. Und die Art und Weise, wie Hoffmann doch in den meisten dieser Geschichten Schwierigkeiten im Umgang von Kindern und Erwachsenen oder Erziehern thematisiert, ist doch sehr erfreulich, drastisch und eigentlich eher surrealistisch und komisch. Mich hat das gar nicht gewundert. Sie sagten ja, der Hoffmann, der suchte ein schönes Bilderbuch für seinen Neffen und fand keins. Der Neffe war damals so 3 oder so ähnlich in dem Alter. Und das wundert mich nun gar nicht. Wilhelm Busch gab es ja noch nicht. Und die Kinderliteratur war im Wesentlichen doch bestimmt von sehr, entweder so mehr so halb poetisch verwehten romantischen Geschichten oder von sehr pädagogischen. Also ich meine jetzt wirklich pädagogischen Geschichten, die jedes Humors entbehren. Denn hier haben wir es doch beim Struwwelpeter mit furchtbar humoristischen Sachen, wenn zum Beispiel bei Paulinchen, dann sitzen dann am Rand so schön links und rechts diese 2 Katzen und reiben ihre Tatzen und weinen. Und davor stehen dann die 2 Schüchen noch vom Paulinchen, die übrig geblieben sind. Man kann ja gerade auch Paulinchen wunderbar gegen den Strich lesen. Es ist immerhin ein Mädchen, was da seine Erfahrungen macht, mit dem Feuer spielt. Selbst wenn sie abfackelt, das ist ja eigentlich eine ganz moderne Geschichte. Mädchen macht Experimente. Naturwissenschaftliche Experimente, könnte man sagen, aber es geht natürlich übel aus. Ich würde überhaupt davor warnen, wenn man Kinderbücher schreibt, und der Hoffmann war offenbar in dem Falle, er hat ja noch mehrere geschrieben, die nicht entfernt so bekannt und erfolgreich waren, er hatte da einen guten Moment, würde ich sagen. Es gehört sehr viel Freiheit dazu, die eigentlich dann erst wirklich in angelsächsischen Ländern für humoristische Kinderbücher entstanden ist. Also Autoren, die also mit Humor und Witz für Kinder schreiben, diese Tradition gab es bei uns überhaupt gar nicht. Das Wichtige ist nicht, dass man das jetzt ideologisch hier und hot interpretiert, weil man darüber eigentlich die literarischen und ästhetischen Qualitäten vergisst, die Kinder und Erwachsene genießen, wenn sie das Buch lesen oder sich gegenseitig vorlesen oder auswendig rezitieren. Der Gruseleffekt für Kinder ist ja vielleicht auch ähnlich, wie wenn Erwachsene Krimi lesen. Würden Sie so weit gehen und in Abwandlung von Bruno Bettelheim sagen, Kinder brauchen Gruselmärchen? In jedem Fall darf man Kinder vom Umgang und von der Erfahrung wichtiger Affekte und Emotionen, und dazu gehört Angst, Neid, Eifersucht, das wird ja immer gern tabuisiert, oder auch vor allen Dingen heute die Aggressivität, also wo man sagt, der Pazifismus muss schon im Sandkasten gepredigt werden und kein Kriegsspielzeug und kein Schwert und kein Wasserpistolen und so weiter. Der Umgang mit solchen Affekten und Emotionen gehört zur Pädagogik in meinem Sinn, und das wird eigentlich in diesen Büchern sehr, sehr schön. Nun wissen wir alle nicht, ob Karl Hoffmann mit seinen 3 Jahren nicht trotzdem mächtig geschrien hat, als der Daumenlutscher seinen Daumen verlor, aber die Angst gehört für Sie dazu. Was meinen Sie, in welchem Alter Kinder mit diesen klassischen Geschichten am meisten anfangen können? Ich denke, es ist eigentlich ein klassisches Vorlesebuch. Man sitzt am besten auf dem Sofa mit einem Kind zwischen 3 und 7 Jahren, das noch nicht lesen kann, aber schon nachher die Verse auswendig rezitieren kann. Und dann ist ja auch die Angstschwelle runter. Ja? Also das heißt, das Kind ist ja beschützt. Es hört das ja, es hört. Und dann vor allen Dingen meine ich, nochmal auf die Ästhetik zurückzukommen, der Reim ist so etwas Wunderbares. Die Verse und einzelne Formulierungen, die Katzen reiben ihre Tatzen und solche Dinge, das finden ja Kinder wunderbar. Und das tröstet auch über den, sagen wir mal, doch sadistisch aggressiven Charakter mancher Geschichten. Also der Daumenlutscher steht dann so etwas bedrubbelt da und da fehlen ihm eben die Daumen. Aber na gut, so passiert's halt. Das Leben geht trotzdem noch weiter. Deutschlandradio Kultur, das Radio Feuilleton. Wir sprechen mit Katharina Rutschki über einen Klassiker des Kinderbuchs, über den Struwwelpeter. Frau Rutschki, auch die antiautoritäre Erziehung hat sich mit dem Struwwelpeter auseinandergesetzt. F.W. Wächter zum Beispiel drehte den Spieß um und rief in seinem Struwwelpeter die Kinder zum Kampf auf. Trotzdem habe ich immer den Eindruck gehabt, das ist ein Buch für Eltern. Ja, also Kinder zum Kampf aufrufen für irgendetwas, das Erwachsene machen möchten oder eigentlich machen sollten, das habe ich immer für ganz falsch gehalten. Man muss Kinder so nehmen, wie sie erstmal sind in der Umgebung. Und ich kenne das Buch. Es ist auch so moralisch, nicht? Naja, also das ist sowieso ganz schlecht. Das ist, obwohl die Bücher haben ja eine Moral. Und das ist übrigens auch nicht unwichtig. Also, dass man schon sagt, naja, also Haare schneiden, Nägel schneiden, das sind ja kritische Momente für viele. Aber die werden in so einer gerade surrealen Art dargestellt, dass ein Kind sowohl die Message kriegt, aber doch auf eine sehr witzige und humoristische Art. Frau Rutschki, es gibt gerade ganz neu eine neue Version des Struwwelpeter, eine sehr neue Lola Rast heißt die, mit demolierten Flachbildschirmen und einer platten Lola. Das Mädchen ist Opfer seines Fahrradrauditums. Kann Lola Rast dem Struwwelpeter das Wasser reichen? Ich würde sagen, unbedingt, es ist mindestens auf dem Niveau des Struwwelpeters, weil der Textautor und die Zeichnerin, also der Textautor ist ja ein ziemlich in Fachkreisen bekannter Politikprofessor aus Marburg, weil die sozusagen noch den Struwwelpeter etwas toppen, den kennen sie natürlich, sie schließen an den Struwwelpeter an, aber sie bringen halt in diesen 7 Geschichten die Themen, die heute wichtig sind und auch im Umgang zwischen Eltern und Kindern doch eine große Rolle spielen. Also rücksichtsloses Fahren auf einem, übrigens nicht Fahrrad, sondern so ein Laufrad. Diese Geschichten mit dem Zähneputzen und die Fernsehsucht, die hat mir besonders gefallen. Also da ist es dann so ähnlich wie bei Paulinchen. Da bleiben 2 Schüchen übrig vorm Fernseher von dem kleinen Jungen. Und der Vater versucht, die Mutter dann zu trösten und sagen, ja, also der ist nun weg und vom Fernsehen aufgefressen. Und da müssen wir nun auch weiterleben mit. Morgen wird der Struwwelpeter-Autor Heinrich Hoffmann 200 Jahre alt. Das Original finden Sie im Verlag Schwager und Steinlein. Die neueste Adaption des Anarcho-Klassikers, die heißt Lola Rast, stammt von Wilfried von Bredow und Anke Kuhl und ist im Klett Kinderbuch Verlag erschienen. Mein Gast war Katharina Rutschki und ich danke Ihnen sehr. Es war eine große Freude.